Lass die Pfoten um, sonst knallt's. Du sollst die Wahrheit sagen. Wo ist die Munition her? Ich habe Wahrheit gesagt. Deutsche Soldaten machen Eisenbahnpatrouille durch Wald. Munition ist zu schwer. Bleibt immer hier. Mich interessiert nicht. Du lügst, du Polacke. Wenn ich das sehe, bin ich echt sauer. Polacken-Lümmel schreien White Power. Und wie ich dieses Scheißvolk hasse, seit wann gehören Polacken zarischen Rasse? Wenn bald dann sich die Polenflotte mehr versehen und das Deutschlandlied auf der Marienburg erklingt, dann zieht die Wehrmacht mit ihren Panzern in Breslau ein und dann kehrt Deutschlands Osten endlich wieder ein. Wisst ihr noch, im letzten Krieg, in 18 Tagen haben wir sie besiegt. Sie schrien, in einer Woche wären sie in Berlin. Als Kriegsgefangene kamen sie noch schneller hin. Wenn bald dann sich die Polenflotte mehr versehen und das Deutschlandlied auf der Marienburg erklingt, dann zieht die Wehrmacht in ihren Panzern in Breslau ein und dann kehrt Deutschlands Osten endlich wieder ein. Weit dann sich die Polenflotte mehr versinkt und das Deutschlandlied auf der Marienburg erklingt, dann zieht die Wehrmacht mit ihren Panzern in Breslau ein und dann kehrt Deutschlands Osten endlich wieder ein. 45 haben sie uns unser Land genommen, lassen seitdem Haus und Hof verkommen. Denn tief im Innern ahnen sie's die ganze Zeit. Wir kommen wieder im feldgrauen Ehrenkleid. Wenn bald dann sich die Polenflotte mehr versehen und das Deutschlandlied auf der Marienburg erklingt, dann zieht die Wehrmacht mit ihren Panzern in Breslau ein und dann kehrt Deutschlands Osten endlich wieder ein. Wenn bald an sich die Polenflotte mehr versinkt und das Deutschlandlied auf der Marienburg erklingt, dann zieht die Wehrmacht mit ihren Panzern in Breslau ein und dann kehrt Deutschlands Osten endlich wieder ein. Wenn bald an sich die Polenflotte mehr versinkt und das Deutschlandlied auf der Marienburg erklingt, dann zieht die Wehrmacht mit ihren Panzern in Breslau ein und dann kehrt Deutschlands Osten endlich wieder ein. Wenn bald dann sich die Polenflotte mehr versinkt und das Deutschlandlied auf der Marienburg erklingt, dann zieht die Wehrmacht